Ja, hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute einen Gast aus Berlin zugeschaltet. Wen haben wir denn heute hier? Hi, ich bin Ole Bayer und ich arbeite im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat in der Projektgruppe mit dem wunderschön klingenden Namen Konzeption und Aufbau eines Digital Innovation Teams / E-Government Agentur, kurz PGDIT. Wow, das ist ein langer Name. Hast du dann? Ich habe lange gebraucht, bis ich ihn gelernt habe. Die Visiten gerade zum Ausklappen. Ja. Aber wer das noch nie gehört hat, das sind die mit dem Lama. Es ist ein Alpaka. Ach, okay, ja, stimmt, du hast recht, das ist ein Alpaka, das sieht man im Shop. Aber es macht nichts. Den Fehler macht jeder, das ist okay. Ja, das meine Alpaka Tochter ist schon kann ganz mittlerweile neidisch. Damit leben. Meine Tochter ist schon ganz neidisch, dass ich heute mit dem Lama spreche. Das Lama habe ich tatsächlich leider nicht dabei, das schläft schon, glaube ich, auf seiner Wiese oder im Stall oder im Büro, ich weiß es nicht. Vielleicht macht das auch Nachtschicht, ich habe da nicht so guten Überblick, was mein Team so arbeitet. Ja, super, aber mal ganz cool, also das Ministerium des Inneren und für Bau hat ein Maskottchen für eine spezielle Arbeitsgruppe. Warum und was macht denn diese Arbeitsgruppe? Ja, ob das BMI jetzt irgendwie so glücklich mit dem Maskottchen ist, weiß ich gar nicht. Es hat sich tatsächlich so ergeben, dass wir dieses Maskottchen haben. Es war eins meiner Abschiedsgeschenke aus meinem letzten Job und ich habe es dann mitgebracht in meine neue Projektgruppe im April letzten Jahres. Und alle fanden es plötzlich toll und haben es adoptiert. Und damit war klar, dass wir ein pinkes Alpaka als Maskottchen haben. Und das ist auch ein bisschen tatsächlich, hat es einen symbolischen Wert für uns, denn wir wollen zeigen mit der Projektgruppe, dass man auch in der Verwaltung, auch in der Bundesverwaltung anders arbeiten kann, dass man Dinge aus dem agilen Arbeiten, aus dem Design Thinking und ähnliches einbringen kann, dass man selbst organisiert arbeiten kann, trotz all der Hierarchien und der üblichen Regeln und üblichen Vorgehensweisen, die es in Ministerien so gibt. Ich habe von eurem Merch ein bisschen was auf einer Veranstaltung gefunden. Hier die sehr schön. Design Thinking Prinzipien, großartig, die habe ich auch schon das eine oder andere Mal angewendet, wenn einer mal wieder zu viel geredet hat, da gefällt mir das Prinzip 9 am allerbesten. Nicht reden tun. Genau, nicht reden tun und deswegen habe ich dich auch angesprochen, habe gesagt, jetzt erzähl mir doch mal ganz genau, DIT, was ist DIT? DIT ist eine Projektgruppe, das ist ganz klar, das steckt schon im Namen. Und ganz prinzipiell haben wir den Auftrag bekommen, das, was im Koalitionsvertrag als E-Government-Agentur aufgeschrieben wurde, zumindest in einem kleinen Rahmen agil auszuprobieren, agil zu experimentieren, was man davon umsetzen kann, wie man es umsetzen kann und wie man es dann letztlich macht. Und so sind wir letztlich gestartet im letzten Jahr mit einem kleinen Team von 5 Leuten und dem Auftrag zu schauen, wie könnte eine solche Einheit, die das E-Government beschleunigt, die dafür sorgt, dass wir schneller als bisher zur Lösung kommen, dass wir auch anders als bisher an Lösungen arbeiten, an Problemen arbeiten. Wie könnte sowas in der Verwaltung funktionieren? Und das erproben wir seit April letzten Jahres im BMI und gemeinsam mit Partnerbehörden im BMI-Geschäftsbereich und anderswo. Was heißt, ihr probt? Wir haben uns am Anfang eine ganz kurze Zeit genommen, so 3 Monate in etwa, und uns überlegt, was könnte das Aufgabenportfolio einer solchen Einheit eigentlich sein? Wie schaffen wir es, in der Bundesverwaltung ein strukturiertes Innovationsmanagement, so der schöne Titel, voranzubringen? Klar, kurz und knapp heißt das eigentlich nur, wie kriegen wir es hin, dass es nicht wie bisher oftmals passiert, dass Innovation zufällig in Behörden entsteht, wenn sie denn entstehen, sondern wie können wir unterstützen, dass kreative Ansätze, kreative Problemlösungen besser als bisher gefunden werden. Ein ganz klassisches Beispiel, wir haben das oft, das ist auch sicherlich in anderen Verwaltungen nicht anders, der ein oder andere Behördenleiter stellt fest, die anderen Behördenleiter, die haben für irgendwelche Themen, für die sie zuständig sind, Apps entwickelt. Behördenleiter sagt, ich möchte jetzt auch so eine App haben, koste es, was es wolle, egal, wofür sie gut ist. Und das, was uns an der Stelle immer wichtig ist, ist dort nochmal einen Schritt zurückzugehen, zum Problem zu gehen und dann eben mit agilen Methoden, mit Design-Thinking-Methoden überhaupt mal reinzuschieben, löst das eigentlich überhaupt ein Problem? Denn das ist ein Problem, was wir ganz häufig in der Verwaltung haben, dass wir in Lösungen denken von Anfang an, aber überhaupt nicht auf das Problem reflektieren, überhaupt nicht schauen, ob es Nutzerinnen und Nutzer gibt, die diese Lösung tatsächlich etwas anfangen können. Ja, das kenne ich tatsächlich auch aus der Kommunalverwaltung. Eine App ist cool, die nehmen wir jetzt, ob das tatsächlich genau das Problem zum Beispiel der Kommunikation mit den Bürgern löst, ist erstmal egal. Ich sage immer, Hauptsache das Bild vom Bürgermeister ist auf der Startseite. Ja, so ungefähr ist es. Gibt es dieses Problem überhaupt? Das ist eine Frage, mit der wir in den letzten Monaten festgestellt haben, sich viele in der Verwaltung sehr, sehr schwer tun. Überhaupt da nochmal diesen Schritt zurückzugehen und ernsthaft zu hinterfragen, löse ich vielleicht nur irgendwelche Symptome oder löse ich tatsächlich die Ursache dahinter? Okay. Vernetzt ihr dann auch? Also wenn jetzt zum Beispiel die eine Behörde sich, bleiben wir mal bei dem, einfach mal bei dem Thema App, sich eine App gebaut hat, um damit ganz spezielle Probleme zu lösen. Und eine andere Behörde hat ein ähnliches Problem. Vernetzt ihr dann die Behörden auch? Klar, auch das gehört natürlich dazu. Wir sind in unserer Arbeit eigentlich so auf drei Säulen unterwegs, wenn man so will. Das eine ist das Ermöglichen, das ist das, was ich gerade geschildert habe, also Partnerbehörden dabei zu unterstützen, wie können wir mit anderen Herangehensweisen, mit anderen Arbeitsweisen überhaupt Problemlösungen finden und dann eventuell in digitalen Fällen auch Lösungen erarbeiten. Das andere ist der große Bereich Befähigen. Also wie schaffe ich es überhaupt, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Methoden auch selber anwenden können? Wie schaffe ich es auch, sie unabhängiger zu machen, von externen Beratern beispielsweise, die solche Dinge dann anbieten? Wie können sie selber solche Dinge auch in ihrem Arbeitsalltag einbringen und wie können sie selber im Arbeitsalltag anders arbeiten? Und das Dritte ist in der Tat dann der Punkt Vernetzen. Also wie kriegen wir es hin, die gute Ideen haben, mit denen, die noch auf der Lösungssuche sind, besser zu verbinden. Da arbeiten wir zum Beispiel eng mit dem Next-Netzwerk zusammen, die genau das auch versuchen voranzubringen. Das heißt, ihr seid dann auch ein Stück weit so ein internes Consulting in der Bundesverwaltung. Ja, ein gutes Stück. Ein gutes Stück kann man das so sagen. Zumindest war das in den letzten 17 Monaten der Fall. Wir sind jetzt im Moment so ein bisschen in so einer gewissen Umbruchphase. Uns gibt es jetzt, wie gesagt, seit gut anderthalb Jahren. Und jetzt stellt sich für uns natürlich auch die Frage, wie soll es mit uns weitergehen? Denn wir sind anfänglich ein Team von 5 Leuten, jetzt mittlerweile von 9, 10 Leuten geworden. Und die Frage ist natürlich, das skaliert am Ende nicht. Das muss man ganz klar sagen. Diese Beratung mit so einem kleinen Team, wenn man die ganze Bundesverwaltung im Blick hat, skaliert halt nicht. Das heißt, wir überlegen im Moment, was sind auch Dinge, die wir aus verschiedenen Gründen bisher nicht gemacht haben? Was sind Dinge, die wir bisher zurückgestellt haben? Und wie können wir dafür sorgen, dass diese ganzen Aufgaben eben besser ins Portfolio passen? Aber in der Tat, in den letzten 17 Monaten waren wir sehr stark in verschiedenen Behörden als Berater letztlich unterwegs, ja. Okay, kannst du irgendwas sagen, welche Probleme ihr da jetzt gelöst habt oder welche Problemlösung ihr angestoßen habt? Das ist tatsächlich ein breites Feld. Wir haben angefangen mit diesem strukturierten Innovationsprozess, den ich erwähnt hatte, der wirklich einen relativ breiten Scope hatte. Also angefangen von der Problemdefinition, Problembeschreibung, Problemuntersuchung bis hin zu einem Prototypen, der am Ende entstehen soll. Da haben wir unter anderem ein Projekt mit dem Bundesverwaltungsamt zusammen gemacht, wo es darum ging, wie können die in ihrem intern Beraterteam, das auch dort vorhanden ist. Wie können Sie dafür sorgen, dass die Beraterteams für die jeweiligen Kunden besser und schneller und effizienter zusammengestellt werden? Wie kann man also dafür sorgen, dass die richtigen Leute gefunden werden? Wie kann man das mit einer IT-Anwendung unterstützen? Das ist sozusagen eins der breiten Projekte gewesen, die wir gemacht haben. Das ging aber dann relativ schnell, dass das Feedback unserer Kundinnen und Kunden, nenne ich sie am Ende immer, unserer Partnerbehörden war, wir brauchen eigentlich gar nicht immer diesen ganz breiten Scope und dieses komplette Projekt über einen mehrmonatigen Zeitraum. Uns reicht es an verschiedenen Stellen schon, wenn ihr uns erstmal in einem ersten Workshop begleitet. Ja, es reicht uns schon, wenn ihr gemeinsam mit uns einen Design Thinking orientierten Workshop konzipiert, moderiert und dafür sorgt, dass wir zum Beispiel in einer referatsinternen Strategiefindung, in einer abteilungsübergreifenden Vorgehenskonzeption und Ähnlichem, da mit anderen Ansätzen, die weg sind von diesem, wir sitzen als Arbeitsgruppe zusammen und jeder darf einmal seine Position darlegen und am Ende kommt man hoffentlich irgendwie zu einem Kontext, weg davon zu kommen, hin zu einem Ansatz, der eben mit entsprechenden Kreativitätsansätzen dafür sorgt, bessere Ergebnisse, mehr Ideen zu produzieren, wie man das Problem lösen kann. Und wie wird das angenommen? Zu gut. Zu gut. Sehr. Muss man tatsächlich. Zu gut, ja. Es ist tatsächlich, das hat uns vielleicht nicht überrascht, das war, die Hoffnung war da, aber wir merken tatsächlich, der Bedarf ist riesig und das Interesse ist sehr, sehr groß. Deswegen eben mein Punkt, das skaliert alles halt nur begrenzt mit einem solchen Team. Was wir auch gemerkt haben, dass es wahnsinnig viele Leute gibt in den verschiedenen Behörden, die selber versuchen, mit solchen Dingen zu experimentieren, auch jenseits ihrer eigentlichen Zuständigkeit versuchen, solche Dinge voranzubringen. Es gibt Innovationstreiberinnen in einem Bundesanstalt für Materialforschung und Materialprüfung beispielsweise, wo einzelne Leute sitzen aus einem völlig anderen Fachthema, die ausprobieren, wie agiles Arbeiten funktioniert. Es gibt Leute im Auswärtigen Amt, im Bundesverwaltungsamt, an verschiedensten Stellen, oftmals Einzelkämpfer, die einfach aus intrinsischer Motivation versuchen, anders zu arbeiten, anders in ihren Teams zusammenzuarbeiten. Und das ist schade an vielen Stellen, weil es eben Einzelkämpfer sind. Das sieht man ja auch, wenn man ebenenübergreifend guckt. Ja, es gibt auch in den Kommunen total viel tolle Leute, tolle Ansätze, die oft aber relativ allein sind und wo man, glaube ich, mit mehr Vernetzung, mehr Austausch noch wahnsinnig viel machen kann für die Sache. Ja, das sehe ich tatsächlich in den Kommunen auch, auch auf Landesebene. Da gibt es auch solche Ansätze, dass Einzelne hier Dinge ausprobieren. Da finde ich tatsächlich gut, dass ihr dann anfangt, diese Leute zu vernetzen. Habt ihr da schon so eine Art Arbeitsgruppe, wo sich quasi diese Interessierten oder Interessenten an Design Thinking und agilen Methoden zusammensetzen oder wenigstens einmal im Monat eine kurze Videokonferenz machen oder ähnliches? Wir sind tatsächlich als Projektgruppe DIT, als PG DIT, sind wir gestartet mit einem klaren Fokus auf die Bundesverwaltung. Das heißt, wir kümmern uns formal jedenfalls nicht um Länder und Kommunen. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Gute Gründe, vielleicht auch nicht so gute Gründe. Ich sagte aber vorhin ja auch, wir arbeiten eng mit dem Next-Netzwerk zusammen. Das ist ein Zusammenschluss letztlich von Verwaltungsinnovatoren, von Verwaltungs-Change-Agents. Vor allem im Bund, so war es bisher zumindest, aber das Netzwerk versucht jetzt auch massiv stärker mit den Kommunen in Kontakt zu kommen. Da gibt es verschiedene Werkstätten, Communities of Practice beispielsweise, über die wir dann natürlich auch versuchen, die Vernetzung voranzubringen. Ja, im Next-Netzwerk, das ist ein schwieriger Name, Next-Netzwerk, sind tatsächlich auch kommunale Partner mit dabei. Also das. Genau. Kann ich tatsächlich auch jedem nur empfehlen, da mal mit den Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufzunehmen, gerade wenn sie aus dem kommunalen Bereich auch kommen und zu schauen, sich zu engagieren. Da gibt es mittlerweile wirklich eine große Community an Leuten zu verschiedensten Fachthemen, zu übergreifenden Themen, die sich da austauschen. Wie kommt denn dieses agile Arbeiten jetzt nicht bei den einzelnen Einzelkämpfern an, die das quasi mal ausprobieren wollen? Wie kommt das denn bei den anderen, bei den Kollegen an? Bei unseren Kollegen im Team? Nein, generell. Oder also bei den anderen Kollegen? Ihr geht jetzt und unterstützt eine Behörde. Und da ist tatsächlich einer dabei, der hat da Bock drauf und sagt, ich will hier mit Design Thinking mal rumprobieren und mal gucken, ob wir hier unsere Probleme gelöst kriegen oder ein spezielles Problem gelöst kriegen. Wie kommt das denn bei seinen Kollegen an? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, alle schreien Hurra und schreien, jetzt machen wir das mal anders. So ist es tatsächlich nicht. Es sind an vielen Stellen sind es tatsächlich die Einzelnen, die den Mut haben zu sagen, wir probieren mal was anderes aus. Ich bin nicht zufrieden damit, wie es bisher funktioniert. Und es gibt tatsächlich bei den meisten anderen einfachen Teilnehmern, nenne ich es jetzt mal, eine gewisse Skepsis, was diese Dinge angeht. Und das ist ja bei manchen Design-Thinking-Ansätzen, wenn man da so alberne Warm-ups hat, um sich erstmal kennenzulernen, das ist ja auch schon anders als so das klassische Bild einer Ministerialverwaltung mit, weiß ich nicht, grauen Anzügen, Krawatten und so weiter und so fort. Das ist schon sehr bewusst, auch wie wir auftreten, an vielen Stellen anders. Insofern gibt es da immer eine gewisse Skepsis, aber wir haben halt an verschiedenen Stellen festgestellt, wenn es denn klappt, wenn man zu guten Ergebnissen kommt, dann überzeugen an vielen Stellen das tatsächlich diese Ergebnisse. Das klappt nicht in 100% der Fällen, das ist auch klar, aber in vielen Fällen eben schon. Und dann löst sich auch so ein bisschen diese Skepsis tatsächlich auf mit der Zeit. Okay, ich stelle mir enorm schwierig vor, hier diesen Grundsatz Nummer 1, gib deinen Titel an der Tür ab. Das ist wahrscheinlich einer der größten Schwierigkeiten. Weil man ist ja in der Verwaltung, ich sage jetzt bewusst nicht Bundesverwaltung, sondern generell Verwaltung, ist man ja nicht einfach nur ein Beamter, sondern man hat ja dann noch bestimmte Beamtentitel, die man dann trägt. Wir haben seit April diesen Jahres haben wir einen großen Luxus. Wir haben den Bundesbeauftragten für Informationstechnik, Staatssekretär Markus Richter bei uns, der ja irgendwie sehr schnell angefangen hat zu twittern, das wird der eine oder andere gemerkt haben, und dort ein gern per Du in seiner Biografie stehen hat. Und das ändert natürlich auch ein bisschen Bewusstsein. Also klar, wir sind ein sehr hierarchisches System, auch was so Karrierewege angeht, ein sehr hierarchisches System. Der ein oder andere bildet sich auch irgendwas drauf ein, wenn er dann irgendwann eine gewisse Karrierestufe erreicht hat. Der ein oder andere fühlt sich auch als Referent irgendwie anders als ein Sachbearbeiter und so weiter. Das gibt's natürlich alles. Aber da hilft es natürlich auf der einen Seite, einen Staatssekretär zu haben, der das alles deutlich entspannter sieht und da auch entsprechend als Vorbild agiert. Aber wir merken auch durchaus in dem einen oder anderen Workshops, dass sich da so ein klassischer Präsident einer größeren Geschäftsbereichsbehörde schwer damit tut, wenn wir sagen, wir führen jetzt hier im Workshop das Arbeitsdu ein und ich bin der Ole und ich duze dich jetzt in diesen 3 Stunden, die wir zusammensetzen. Das tun wir, aber das ist... Es sorgt nicht immer für Gegenliebe, sagen wir mal so. Ich wäre ja da sehr gern mal Mäuschen. Ich würde da gern mal mitmachen. Es ist mitunter unterhaltsam, ja. Das ist so. Das glaube ich. Und es macht Spaß. Ja, das glaube ich in der Tat, dass das Spaß macht, weil man ja auch ganz anders auftreten kann. Also die wissen, ja, da kommen die Spinner, die machen hier sowas Neumodernes. Das sind alles junge Leute, die wollen uns jetzt mal hier irgendwas zeigen. Und man kann ganz anders auftreten. Man muss nicht im steifen Anzug dahin gehen, sondern man kann vielleicht im Hemd und Jeans da auftreten oder vielleicht sogar T-Shirt und Jeans. Und also ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Spaß macht. Das ist natürlich, muss man auch immer sagen, eine gewisse Luxussituation, in der wir sind. Ja, wir sind außerhalb der Linie organisiert, wir haben so einen gewissen großen Freiraum tatsächlich, den andere nicht haben, und den, muss man auch sagen, nutzen wir natürlich bewusst an verschiedenen Stellen aus. Ja, das Lama und ein pink-blauer Auftritt, Webauftritt, der ist ja auch bewusst ein gutes Stück so gewählt, weil wir einfach auch damit ein Stück weit Dinge in Frage stellen wollen. Und es setzt halt tatsächlich bei manchen irgendwann doch so einen gewissen Umdenkprozess in Kraft, wenn sie denn feststellen, dass wir halt nicht nur irgendwie die Freaks sind, die irgendwie ein bisschen komisch aussehen, sondern dass da auch Sachverstand und Wissen hintersetzt. Und dass wir tatsächlich auch erstaunlicherweise wissen, was wir tun, zumindest manchmal. Ja, das kann ja gar nicht sein bei jungen Leuten, die haben ja keine Ahnung. Naja, so jung bin ich am Ende auch nicht mehr. Also so langsam fängt es an, dass ich auch ernst genommen werde. Ja, aber auch eure Webseite, da war ich schon auch sehr erstaunt, dass die, wie habt ihr das CI durchbekommen? Also das ist, das gefällt mir. Das, also ich wünsche mir viel, viel mehr davon. Das ist ja das Erstaunliche, was wir immer wieder feststellen, auch jenseits dieser Workshops und Projektgeschichten. Es geht so wahnsinnig viel in der Verwaltung. Ich habe irgendwie meinen Lebtag noch nicht verstanden und ich bin seit jetzt über 10 Jahren in diesem Laden, dass so viele Leute von vornherein immer denken, das geht nicht. Nein, es geht total viel. Man muss es halt an manchen Stellen machen und man muss es an anderen Stellen gut begründen. Und man sollte an den meisten Stellen die Regeln ein bisschen besser kennen als die gegenüber sitzenden Menschen. Denn dann weiß man auch, wo man Regeln mal in Frage stellen kann oder wo man Regeln vielleicht, ich will jetzt nicht sagen brechen, aber zumindest umrunden und umschiffen kann. Und dann geht total viel in der Verwaltung. Ich glaube, wir haben viel mehr Freiheit in der Verwaltung, als das viele Unternehmer beispielsweise, Mitarbeiter in Konzernen haben. Ja, Verwaltung hat es ja schon im Wort Verwaltung, und der Sachbearbeiter bearbeitet Sachen. Also ist jetzt nicht, spricht jetzt nicht für Kreativität und ich lasse mir jetzt mal was Neues einfallen. Ja, aber das ist jetzt beim großen Konzern auch nicht so anders. Also der Buchhalter bei VW, der klingt jetzt auch nicht sexy, der Job. Zumindest nicht für mich. Aber unser Job als Ministerialverwaltung, aber auch insgesamt, auch in den Kommunen und in den Ländern, ist es ja nicht einfach nur Sachen zu bearbeiten und zu verwalten. Zu verwalten gehört ja noch viel, viel mehr. Letztlich sind wir doch die Dienstleister für dieses Land, für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und da muss doch auch ein bisschen Offenheit da sein. Da muss doch auch eine Frage da sein, wie kann ich im Jahr 2020 an Dinge herangehen? Und die sind vielleicht anders, als sie Freiherr von Stein 1810 oder wann es war, sich irgendwann mal überlegt hat. Ich will das nicht komplett in Frage stellen. Damit sind ganz, ganz viele Dinge festgelegt worden, die auch Sinn machen und die bis heute Bestand haben sollten. Aber das heißt halt nicht, dass ich mich darauf ausruhen sollte. Ja, aber in der Tat, du hast da was Richtiges angesprochen. Ich bemerke auch, dass immer mehr, also speziell seit das OZG so immer mehr in den Fokus rückt, dass sich die Verwaltungen immer mehr als Dienstleister verstehen. Und tatsächlich jetzt, ich glaube auch Corona hat jetzt dazu beigetragen, mit Digitalisierung und ja, hoppla, jetzt kann ja keiner mehr zu uns kommen und dann merkt man, dass man Dienstleister ist, dass man einen Dienst am Bürger leistet. Also ich denke, da hat sich ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren. Und ich würde es gar nicht weit nach hinten rauszögern. Also ich würde eher so sagen, so in den letzten 2, maximal 3 Jahren ist da wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, da hat tatsächlich das OZG dazu geführt, dass ein großes Umdenken stattgefunden hat, auch an vielen Stellen großes Umdenken stattgefunden hat. Wir als Bund versus wir als Bundesland versus wir als Kommune. Es ist an vielen Stellen, glaube ich, hat das OZG auch dazu geführt, mehr zu einem gemeinsamen Wir zu kommen, dass man gemeinsam als Dienstleister da ist, gemeinsam die Dinge vorantreiben muss und nicht mehr jeder für sich oder jeder gegen den anderen, wie es tatsächlich ja früher oftmals der Fall war. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, die letzten Monate, so furchtbar das mit dieser Pandemie ist, in der wir uns gerade befinden, aber wie du sagst, das hat, glaube ich, zu sehr viel Umdenken nochmal geführt, weil halt plötzlich von jetzt auf nun Dinge nicht mehr funktionierten, weil ich plötzlich im Ministerium nicht mehr sitzen konnte und ins Homeoffice gehen musste, weil ich im Bürgeramt in der Kommune plötzlich nicht mehr die Leute empfangen konnte, die einen Personalausweis abholen wollten oder was auch immer. Und plötzlich stelle ich fest, ich habe da vielleicht doch die ein oder andere Entwicklung, die ich hätte nutzen können, verschlafen und ich muss jetzt sehr dringend, sehr plötzlich andere Lösungen finden, wie ich mit dieser Situation umgehe. Und dann geht ja plötzlich ganz, ganz viel. Das finde ich immer das Tolle an Verwaltung, ja? Wenn wir in so einer Krisensituation sind, dann passiert plötzlich ganz, ganz viel und wir kriegen die Dinge alle gelöst. Das war 2015 zum Teil schon so und das ist jetzt an vielen Stellen wieder so. Es ist ja nicht so, dass Verwaltung jetzt zusammenbricht, weil wir inmitten einer Corona-Pandemie sind. Es passiert ganz, ganz viel und am Ende finden wir Workarounds und oft auch tragfähige Workarounds, mit denen wir unsere Dienstleistung weiter erledigen können. Ja, und ist in der Tat auch so, dass es nicht nur im digitalen Bereich so ist, dass da schnell plötzlich was geht. Ich kenne das hier aus Bayern. Da sind ja an den Grenzstationen überall so Corona-Teststationen aufgebaut worden. Ja, das sind fliegende Bauten. Einen fliegenden Bau genehmigen zu lassen, das dauert. Und hier haben einfach ein paar Ministerien zusammengearbeitet, haben ganz pragmatisch das DRK oder das BRK in dem Fall angerufen und gesagt, könnte vielleicht, weil wir können zwar da einen Container hinstellen, aber Tests können wir nicht machen. Und da ist innerhalb kürzester Zeit, hat man da eine Infrastruktur aufgebaut. Gut, die digitale Infrastruktur haben wir alle in den Zeitungen gelesen, das hat dann nicht so ganz funktioniert. Aber immerhin haben wir da innerhalb kürzester Zeit was aufgebaut, was hingestellt. Und das ist doch krass, ja, dass wir dazu in der Lage sind, das zu leisten. Ich finde, das muss man sich immer mal wieder klar machen, was wir können. Und die Frage muss man sich dann eben stellen, warum kriegen wir das immer nur in Krisenzeiten hin und warum können wir das nicht einfach auch mal in Alltagszeiten angehen? Einfach pragmatisch auch Lösungen zu finden und pragmatisch dafür zu sorgen, dass Dinge besser funktionieren. Ja, da bin ich ganz dabei. Also Pragmatismus und ich glaube auch, dieses ganze Thema agiles Arbeiten, Design Thinking ist genau der richtige Ansatz, weil ich mache immer kleine Schritte. Ich überlege mir Dinge und dann gucke ich mir das Ergebnis an, wie mache ich denn damit weiter dann und baue darauf auf. Und ich glaube, davon kann jegliche Verwaltung sehr, sehr viel lernen. Ich bin da tatsächlich immer, da gehe ich immer so ein Stück weit zurück. Agilität ist ja irgendwie so ein Hype-Begriff im Moment. Das ist halt irgendwie, alle müssen jetzt agil machen und so, alle Firmen und alle Verwaltungen. Ich bin da mal so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, dass auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig hierarchischere, prozessuale orientierte Dinge existieren. Ich muss jetzt nicht mein Bürgeramtsteam, was den Personalausweis ausgibt, zwingend agil organisieren. Aber in solchen Projekten, also in all diesen Dingen, wo wir nicht genau wissen, was hinten rauskommen soll, da macht das natürlich schon Sinn. Und ich glaube, da sollten wir viel agiler werden. Da müssen wir auch alle dran arbeiten, andere Strukturen, als wir das in der Verwaltung geübt sind, zu nutzen. Also weg von der Linie ein Stück weit zu kommen, weg von dem Freizeichnen über 15 oder wie viel auch immer Hierarchieebenen. Mehr zusammenarbeiten. Es ist doch absurd, dass ich, das ist eins unser Erprobungsprojekte gewesen, ich nenne jetzt die Behörde nicht, mit der wir da gearbeitet haben, es ist doch absurd, dass wir da mittlerweile kurz vor einem Prototypen stehen und jetzt erst einen Datenschützer und einen Personalrat und wer auch immer bereit ist, sich zu beteiligen. Ja, das sind Leute, wo wir von Anfang an gesagt haben, kommt bitte von Anfang an dazu, lasst uns gemeinsam gucken, wie wir eine Lösung finden. Das ist ein komische, so geht man nicht an Dinge heran. Üblicherweise wollen die was Fertiges haben und da können sie dann einen Stempel drunter setzen und nicht. IT-Sicherheit genauso. Und ich glaube, da müssen wir viel verzahnter, viel agiler, viel auch, wie du sagst, iterativer, schrittweise an kleinen Vorgehensschritten zusammenarbeiten und nach dann eben zu einem Ergebnis kommen, was für alle funktioniert und wo alle Dinge berücksichtigt sind. Und Datenschutz und IT-Sicherheit und Personalrat macht ja Sinn. Das sind ja wichtige Rollen, die da auch wichtige Dinge mit reinzusprechen haben. Ja, also gerade IT-Sicherheit, Datenschutz und so weiter, auch der Personalrat, die müssen von Anfang an mit dabei sein. Auch wenn sie vielleicht in den ersten Wochen und Monaten nicht viel beitragen können, aber sie können sich schon mal Gedanken machen und beitragen, wie man sowas am besten angeht. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die Behördenprozesse, wo ich dann meinen Personalausweis rausgebe. Also ich erinnere mich an mein Studium, das ist schon eine ganze Weile her. Damals war Kaizen, war so der neue heiße Scheiß. Was nichts weiter ist wie die schrittweise mit kleinen Schritten Verbesserung. Und das kann ich in der Verwaltung an jeder Stelle einsetzen. Und auch beim Personalausweis ausgeben. Muss ich denn einen Termin machen, um mir meinen Personalausweis abzuholen oder kann ich das irgendwie ganz anders regeln? Also das ist ja, da gibt es ja immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten und ich glaube, wenn man die Sachbearbeiter fragt, die vorne an der Front stehen und fragt, was stört dich denn hier an diesen Prozessen, was möchtest du denn oder wie könntest du dir denn vorstellen, dass es anders ausschaut? Ich glaube, da können wir sehr, sehr viel Innovation auch in der Verwaltung hinbekommen. Ja. Aber dafür müssen wir nicht agil sein, dafür müssen wir nicht unsere gesamte Organisation auf den Kopf stellen. Da gibt es so ein, das ist ein spießiges Wort und das ist schon uralt und deswegen nicht mehr hip, aber dieser Begriff des kontinuierlichen Verbesserungsmanagements, das ist schon, also ich meine, das klingt schon so, als hätte es die Verwaltung erfunden, deswegen müssten wir es eigentlich mögen. Aber darum geht es ja im Grunde an der Stelle, ja, dass ich mir ständig angucke, wie kann ich meinen Prozess besser machen, wie kann mein Ergebnis besser werden, wie kann ich im Team effizienter werden, das ist ja auch ein Anspruch, der aus Scrum ganz, ganz stark kommt und aus all diesen Ansätzen, wie ich effizienter werden kann. Klar, das gehört dazu, aber ich finde halt, also ich tue mich mit diesem Begriff Agilität und agilen Teams halt immer schwer, weil da oft einfach dieser Hype mit drin steht und ich muss jetzt erstmal meine ganze Organisation ändern und alle tragen jetzt auch Turnschuhe und Jeans und T-Shirts meinetwegen und dann ist schon gut, aber an der Kultur ändere ich eigentlich nicht wirklich was und im Mindset ändere ich an vielen Stellen nicht wirklich was. Ja, weil der Begriff agil inzwischen so verbrannt ist. Weil agil, was heißt genau. Agil? Agil heißt doch eigentlich nur, dass ich beweglich bin. Klar. Das heißt, ich bin im Kopf beweglich, ich bin in meinen Prozessen beweglich, ich bin aufgeschlossen Veränderungen gegenüber. Wenn mir irgendwo ein Stein im Weg liegt, räume ich den aus dem Weg und baue keine Straße ringsrum, sondern überlege mir, wie ich den Stein wegbekomme. Das heißt doch eigentlich agil. Und das Ganze mache ich in möglichst kleinen Schritten. Wenn ich den Stein nicht mit dem Kran wegkriege, nehme ich mir halt einen Hammer und einen Meißel und versuche den stückweise abzutragen. Und das ist tatsächlich was wir ganz, ganz stark versuchen, auch unseren Kolleginnen und Kollegen beizubringen. Wir müssen nicht warten, bis der Minister oder die Behördenleitung sagt, wir machen jetzt alle agil und wir ändern jetzt von Linie auf Matrix und whatever. Wir können im Kleinen anfangen. Ich kann als Referat anfangen, Bausteine aus Scrum, aus anderen Ansätzen zu nehmen. Ich kann anfangen, irgendwie meine Dailies einzuführen, als Stand-up im Stehen einzuführen. Ich kann anfangen, Timeboxes zu nutzen, also klar zu definieren, wie viel Zeit habe ich in einem Meeting für welches Thema. Das sind ja alles kleine Maßnahmen, die ich einfach in meinen Arbeitsalltag einbringen kann. Ich kann einfach irgendwie mir so ein Whiteboard an die Wand pappen lassen und dann habe ich schon mal so ein Kanban-Board, wenn ich da noch drei Striche drauf mache. Und mehr ist es ja nicht. Also ich finde, in diesem Agil steckt halt auch, das macht halt auch Angst. Das ist eine Erfahrung, die wir oft merken, weil das immer so groß und so ganz anders klingt. Und Kanban, das macht auch schon Angst. Und wenn man den Leuten aber sagt, macht ihr halt so ein Whiteboard an die Wand, macht da drei Striche ran mit irgendwie To-Do, Progress und Done und was auch immer, dann ist doch schon viel damit getan. Und das ist halt wirklich trivial. Das kann halt jeder machen, ohne irgendwas zu ändern. Und das hilft in der eigentlichen eigenen Arbeit schon mal ganz, ganz stark. Ja, aber im Prinzip macht das ja jeder. Der stellt es nur anders dar. Es hat ja jeder irgendeine To-Do-Liste, wo er dann hinten einen Haken hinmacht oder es rauslöscht. Jeder Sachbearbeiter führt gefühlt drei Excel-Listen, wo er draufschreibt, was in der nächsten Woche, was nächsten Tag oder übermorgen zu tun ist. Und wenn man das mal einfach konsolidiert und für das komplette Team an die Wand schreibt, dann gibt es vielleicht plötzlich auch, fällt wahrscheinlich auch auf, dass zwei Leute gerade am gleichen Thema arbeiten. Das ist ganz, ganz lustig. Ich hatte am Freitag so ein kleines Ask Me Anything innerhalb des BMI gemacht mit einem Haufen Kolleginnen und Kollegen, die mir einfach eine Stunde lang Fragen rund um all unsere Themen stellen durften. Und da war eine Kollegin dabei, das fand ich ganz cool, die sagte, ja, und dieses Agil, das macht ihr alles irgendwie ein bisschen Angst und das ist ja auch irgendwie, das ist ja nichts irgendwie für ihr Referat, das sei ja eher eine konservativere Abteilung, wo sie arbeitet, aber sie würden jetzt halt schon irgendwie auf so einer Wand irgendwie in diesen Spalten ihre Dinge darstellen und sie hätten jetzt auch so täglich kurze Meetings, worüber sie, was sie gerade tun und das sei ja alles voll hilfreich und dann hatte sie noch zwei, drei Dinge aufgezählt, aber sie würden ja nicht agil arbeiten, weil das wird Angst machen und ich meinte dann zu ihr, naja, aber ihr tut das doch schon, also ihr mögt es nicht so nennen. Aber genau darum geht es halt eigentlich nur. Es geht halt auch darum, für sich jeweils die Dinge zu finden, die funktionieren. Ich versuche auch nicht, die Leute davon zu überzeugen, dass sie jetzt alle bei uns mit Scrum arbeiten müssen. Das macht in verschiedenen Kontexten Sinn und es hilft auch, so ein Framework zu nutzen. Natürlich an ganz, ganz vielen Stellen macht es Dinge einfacher. Aber es ersetzt halt auch nicht, dass man selbst ein bisschen rumexperimentiert und ausprobiert, was für die eigene Einheit, das eigene Team, die eigenen Themen am besten funktioniert. Und ich finde, auch das ist ein Teil von Agil, dieser Mut zum Experiment, dieses mal ausprobieren, mal gucken, was funktioniert, mal anders an Dinge herangehen und dann auch zu akzeptieren, dass es mal nicht funktioniert und daraus zu lernen. Ich glaube, da liegt auch schon das ganze Thema. Das sind alles Frameworks. Kanban ist ein Framework, Scrum ist ein Framework, wie sie alle so heißen, womit die Berater gerade weltweit unterwegs sind. Das sind alles nur Werkzeugkästen, aus denen ich mir das für mich Passende raussuchen kann. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz verstanden worden. Die Dame hat es, glaube ich, gut verstanden. Die haben, ohne es bewusst zu tun, haben sie sich genau das rausgesucht, was ihnen hilft. Das ist halt das Schöne, sie hat es halt eigentlich nicht verstanden, weil sie sich überhaupt keinen Kopf drum gemacht hat, weil das für sie einfach keine Rolle gespielt hat. Und genau darum geht es für mich an vielen Stellen. Ausprobieren, Mut zu haben, ein bisschen zu lesen, was so andere Leute machen, wie man da rangehen könnte und das dann einfach mal zu machen. Ich kann auch meine Arbeitsgruppensitzung einfach mal ein bisschen anders gestalten, indem ich die ein oder andere Methode mir ergoogle, wie man so Diskussionen führen kann, wie man brainstormen kann und ähnliches, ohne da gleich riesige Dinge aufsetzen zu müssen. Ja, vor allen Dingen, die Angst besteht ja auch immer, dass man irgendwas kaufen muss, irgendwelche Lizenzen kaufen muss oder irgendwelche Software kaufen muss oder ähnliches. Ich brauche auch kein Whiteboard zu nehmen. Ich habe in Behörden gibt es sehr viele weiße Wände, da kann ich auch einfach Post-its draufkleben. Ja, wobei, also, jetzt muss ich ja doch nochmal irgendwie ein bisschen einbremsen. Es ist halt manchmal, stelle ich fest, in der Verwaltung doch auch eine Technikfrage. Es ist halt schon, das merken wir jetzt halt zu Corona-Zeiten so, wo wir alle im Homeoffice sitzen, plötzlich als DIT auch gezwungen waren, einige unserer schon geplanten Workshops nicht mehr vor Ort machen zu können, sondern digital machen zu müssen. da scheitert man in der Verwaltung halt oftmals, und ich glaube, da sind wir als Verwaltung gar nicht mal allein, das geht auch Unternehmen so, aber man scheitert eben daran, dass man vieles nicht nutzen kann. Ich darf ein digitales Whiteboard wie Mural oder Miro oder so, darf ich halt bei uns einfach aus Sicherheitsgründen nicht nutzen. So. Es gibt aber auch intern nicht die entsprechenden Lösungen, die so nutzerfreundlich und so einfach verständlich solche Dienste dann anbieten. Und da habe ich natürlich schon an verschiedenen Stellen ein Problem, wenn die Technologie einfach fehlt oder da es aber nicht genutzt werden kann. Ja, das stimmt, wenn man wieder auf die digitalen Themen kommt. Aber ich kann ja in der Verwaltung ja auch ohne digitale Dinge agil arbeiten. Unbestritten, klar. Und auch, und das sollte ich viel öfter tun. Auch ohne Software kann ich digitalisieren. Ich glaube sogar, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, die digitale Transformation ist sowieso eigentlich kein digitales oder technologisches Problem, insbesondere nicht für die Verwaltung. Wenn man ganz ehrlich ist, ist vieles, was da an Technologie in der Verwaltung hintersteckt, doch eigentlich ziemlich trivial. Da sind wir nicht irgendwie cutting-edge-mäßig unterwegs. Ich glaube, es ist vor allem ein Problem des Mindsets und der Kultur. Und da sind wir genau bei dem Thema, was du angesprochen hast. Ich kann halt auch einfach mal so Dinge ausprobieren. Ich habe die weiße Wand und die Post-its kriege ich bei uns im Büromittellager, mittlerweile sogar die guten, guthaftenden. Die bunten. Dank PGDIT, bunten auch noch, ja. Nein, also da geht ja schon ganz viel. So, und das kann ich auch einfach machen. Ohne IT. Ich glaube auch ein großes Thema sind die jahrzehntealten Prozesse, die es gibt. Man hat halt Prozesse in der Verwaltung nicht immer wieder gereviewt, wo es ein Problem gibt, sondern wenn es ein Problem gab, hat man um dieses Problem herum den Prozess erweitert. Und ich glaube, das hat inzwischen gigantische Prozessmonstren geschaffen, die zum Großteil auch gesetzesbedingt so ein Monstrum sind. Ich denke, wenn man hier mal sich mit seinem täglichen Doing auseinandersetzt. Warum mache ich denn das jetzt so? Warum muss das denn erst zu meinem Vorgesetzten gehen, bevor ich es weiter bearbeite? Warum muss der erst seinen Stempel drauf machen, bevor ich es bearbeite? Warum kann ich nicht erst bearbeiten und wenn es fertig ist, kriegt er das Ergebnis und unterschreibt es dann? Also das sind so Kleinigkeiten an Prozessen, wo man einfach mal überlegen muss, warum mache ich das überhaupt noch so? Und das Absurde daran ist doch eigentlich, diese Prozesse sind an vielen Stellen so formal überhaupt nie definiert worden. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie wie andere Staaten das gemacht haben, Ende der 90er oder so, alle Prozesse tatsächlich mal erhoben, aufgeschrieben und dann idealerweise auch verbessert haben. Das ist ja gar nicht passiert. Vieles ist ja mehr so ein, ich würde fast sagen, generationenweises Übertragen von üblichen Herangehensweisen. Das ist so dieses klassische, na, das haben wir schon immer so gemacht. Das hinterfrage ich nicht, dass der Urlaubsantrag so laufen muss. Ja? Und dann kommt halt jemand bei uns und sagt, das ist aber Mumpitz, wie es läuft. Kann man das nicht, wie du sagst, kann man das nicht anders machen? Geht das nicht viel schneller, wenn man es ein bisschen anders macht? Und da steckt tatsächlich, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel Potenzial drin. Und ich glaube aber auch, da ist eben jeder und jede in der Verwaltung gefordert, solche Dinge auch immer mal wieder in Frage zu stellen und auch die eigenen Aufgaben zu reflektieren und zu sagen, so macht das jetzt Sinn, wie ich das tue oder kann man das nicht jenseits von IT irgendwie auch einfacher lösen und wäre das jetzt nicht sinnvoller, wenn wir irgendwie gleich mal mit den Kollegen sprechen würden und dann gemeinsam was erarbeiten würden oder was passiert eigentlich, wenn ich den Vorgesetzten hier nicht beteilige? Auch eine interessante Frage. Muss das eigentlich immer irgendwie über den Vorgesetzten laufen? Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin. Und das ist letztlich auch die Voraussetzung für echte digitale Transformation, denn sonst wird meine Organisation halt nie wirklich eine digitale Organisation. Und ich glaube auch tatsächlich, dass nicht nur das Potenzial da ist, sondern ich glaube auch, es ist inzwischen das Potenzial der Mitarbeiter da, die sich darum kümmern. Also es gibt zwar immer noch ein Nachwuchsproblem in der Verwaltung, aber wenn mal junge Leute, ich sehe das im kommunalen Bereich, wenn da mal junge Leute mit reinkommen, ich sage, junge Leute sind für mich unter 40 in der Verwaltung. Oh, dann bin ich nicht mehr jung. Ich auch nicht. Aber ja, aber für Verwaltung sehe ich ein. Für den Verwaltungsbereich ist man unter 40 ein Youngster. Da muss man froh sein, wenn man nicht als Azubi bezeichnet wird. Aber, ja, das war jetzt ein bisschen frech, aber da kommen immer mehr. Und ich sehe das. Ich habe selbst, meine Podcast-Hörer werden mein Beispiel kennen. Ich habe ein Praktikum gemacht in meiner Verwaltung, in dem Ort, in dem ich wohne. Da hat ein neuer Kassenleiter angefangen und als allererstes haben seine Damen aus der Kasse gesagt, oh, wir brauchen unbedingt einen neuen Safe, neuen Akten-Safe. Da habe ich gesagt, Akten-Safe, es kostet einen Haufen Geld, der kostet 20.000, 30.000 Euro, kaufe doch jetzt hier keinen neuen Akten-Safe. Und da hat er den Akten-Safe, der hinter ihm stand, was der allerwichtigste mit den allerwichtigsten und tollsten Akten war, den hat er sich einfach mal vorgenommen und hat die Akten sich angeschaut und hat alles weggeschmissen, was Quatsch war. Inzwischen ist in diesem Akten-Safe hinter ihm nur noch die Handkasse und zwei, drei Ordner. Ich habe aber auch das Gegenteil kennengelernt. Das gehört fairerweise halt auch dazu. Es gibt halt auch die Kollegen, die mit großem Enthusiasmus in die Verwaltung gekommen sind, stolz bei uns zu sein. Und dann geht man nach zwei Jahren bei denen mal ins Büro und dann haben die da mehr Handakten in Umlaufmappen bei sich liegen, als das so mancher gestandene Abteilungsleiter irgendwie in seinen 40 Jahren geschafft hat, bei sich anzusammeln. Also das gibt's halt auch. Ich finde immer, das ist zu einfach gedacht, mit dieser Hoffnung zu leben, das wächst sich alles raus. Ich glaube tatsächlich, vieles wird dann auch sehr, sehr schnell an gängigen Herangehensweisen übertragen an die neuen Kolleginnen und Kollegen. Und in dem Beispiel, das ist ja ganz schön, da ist es aber eben auch die Führungskraft, die da wechselt. Da ist es nicht der Sachbearbeiter, der sagt, Chef, ist das irgendwie, macht das Sinn, dass du da alles in diesen Safe und das passt ja nicht, sondern da ist es eine Führungskraft. Und ich glaube, da steckt auch ein gutes Stück weit der Hase im Pfeffer begraben, sagt man so? Irgendwie so ähnlich jedenfalls, so glaube ich. Ja. Ich habe ein Talent für schräge Metaphern, die ich irgendwie durcheinander bringe. Der Hund begraben, sowas. Da liegt der Hund begraben. Es braucht halt am Ende die Führungskräfte auch ein gutes Stück weit, die solche Dinge in Frage stellen und dann einfach anders agieren und anders herangehen. Auch das merkt man ja an manchen Stellen durchaus bei uns mit dem neuen Staatssekretär, der einfach auch ein großes Faible dafür hat, mal Dinge in Frage zu stellen und Dinge anders zu machen und lösungsorientierter und zielorientierter und pragmatischer vor allem an Dinge ranzugehen. Und das braucht es, glaube ich, an vielen Stellen. Das sieht man auch in den Kommunen, wo viel passiert und wo oftmals eben dann auch ein Bürgermeister oben sitzt und sagt, der sagt, lass uns mal Dinge anders gehen. Ich gebe da jetzt mal irgendwie ein paar Leute und Geld rein, um Dinge anders auszuprobieren. Ja, und gerade der neue Staatssekretär ist ein gutes Beispiel. Er macht Ansagen über YouTube. Er twittert. Das war vorher, ich kannte auch die vorhergehenden Staatssekretäre, mit denen hatte ich auch zu tun. Und die haben das nicht gemacht. Also die haben noch nicht mal dieses niederschwellige Tool von Twitter benutzt oder haben sich von ohnehin vorhandenen Infrastruktur des Filmens im Ministerium einfach mal davor gestellt und 10 Minuten ein Statement abgegeben. Das haben sie nur gemacht, wenn irgendwie die Presse angefragt hat. Und ich finde, das ist ein guter Wechsel. Ich finde, das bringt es auch das Ministerium näher ins Geschehen, näher an die Bevölkerung ran. Wer hat denn früher von den früheren Staatssekretären überhaupt deren Namen gekannt? Oder gewusst, dass es überhaupt diese Position gibt? Ich glaube, da musste man schon sehr, sehr tief in der Szene sein, um sich damit zu beschäftigen. In der Tat, das ist so. Und das ist ja absurd in einem Thema, was halt so breit und so groß relevant ist wie die digitale Transformation. Das ist ja nicht irgendwie ein kleines Nebenan-Thema. Das wird halt einfach, das wirft schon gesellschaftlich jenseits der Verwaltung wahnsinnig viel um und das strukturiert natürlich auch in der Verwaltung ganz viel neu und da stellen sich ganz grundlegende Fragen und da muss, glaube ich, eben auch fest ein Haus wie das BMI, was eben eins der Kern-Digitalministerien im Moment ist, mit dem Bundesbeauftragten für IT, das muss dann natürlich auch vorne vorangehen und dastehen und ansprechbar sein, klar. Also ich finde momentan oder gerade macht die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung oder gerade so in dem Umfeld OZG wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe mal eine Zeit lang in einem Startup-Unternehmen gearbeitet und da war das auch so spürbar. Aufbruch, jeder hat eine Idee, die Ideen werden erstmal sich angeschaut und werden dann weitergeführt. Es gab sehr, sehr viel Wohlwollen gegenüber und ich spüre, das verändert sich auch gerade hier in diesem ganzen Bereich der Digitalisierung der Verwaltung. Ich glaube auch, dass das der Fall ist an vielen Stellen. Ich glaube, ich spüre da auch mehr, als ich es in den 10 Jahren zuvor gespürt habe. Und ich bin sowieso von Hause aus ein Grundoptimist und denke immer, jetzt geht's aber wirklich voran. Aber fairerweise muss ich auch sagen, die letzten 12 Jahre in der Verwaltung haben halt auch für mich gezeigt, mir die Erfahrung letztlich gebracht, dass es manchmal dann eben auch mehr spürbar ist, als dann am Ende passiert. Also ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich alle auch angucken, weiter pushen und dafür sorgen, dass die Dinge dann auch zum Laufen kriegen. Denn man muss ja auch realistisch sagen, beim Bürger angekommen sind jetzt halt nur so ein paar Dinge. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und an vielen Stellen braucht es einfach auch die Zeit, damit Strukturen sich finden, damit auch im Backend Dinge passieren, damit Vereinbarungen getroffen werden, Standards, Schnittstellen und so weiter und so fort. Da braucht es natürlich auch Zeit, aber am Ende muss es eben auch vorne draußen spürbar sein. Und da dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht aufhören, dem Druck nachzugeben. Nein, wir müssen weiter Druck aufbauen. Ich glaube, die Bevölkerung hat das schon wahrgenommen. Also die haben noch nie was von OZG gehört, aber das Beispiel Corona-Warn-App, dass innerhalb von kürzester Zeit hier der Staat fähig ist, eine App auszurollen, die millionenfach parallel genutzt werden kann, auf 2 verschiedenen Plattformen, das hat schon Eindruck gemacht, glaube ich. Und das ist, finde ich, auch so ein spannender Aspekt, denn wenn man sich in dieser Fachbubble bewegt, in der wir uns ja beide auch bewegen, da gab es wahnsinnig viel Kritik. Da gab es Kritik, dass es nicht funktioniert hat. Da gab es Kritik, dass da irgendwie verschiedene Dinge irgendwie im Diskurs waren. Da gab es Kritik, wer den Auftrag gekriegt hat und so weiter und so fort. Ich glaube, am Ende interessiert das da draußen nicht so viel. Mein Vater interessiert nicht, ob das irgendwie funktioniert hat oder was es da an Kritik gab. Mein Vater interessiert auch nicht, was das Online-Zugangsgesetz ist am Ende. Der möchte halt, dass die Dinge einfacher funktionieren und er möchte halt, dass Dinge so einfach funktionieren, wie er das halt tatsächlich seit Jahren schon von Amazon, von Reiseportalen und was auch immer er so nutzt, halt kennt. Das möchte er und das muss halt draußen rankommen. Und das finde ich die Corona-Warn-App tatsächlich ein tolles Beispiel, wo wir gezeigt haben, wir können auch mal ganz anders. Aber wieder, und das hatten wir am Anfang, in einer Krisensituation. Ne? Mhm. Das müssen wir jetzt überall hinkriegen. Das müssen wir jetzt bei allen Leistungen hinkriegen. Und es geht ja offenbar. Warum dann nicht überall sonst? Genau, in der Krisensituation ist der Wille da und sind die Mittel da. Also da spreche ich jetzt nicht nur von finanziellen Mitteln, sondern es sind ja auch, sind ja auch Personen, die da dranhängen. Und auch Entscheidungen, die am Ende getroffen werden, tatsächlich. Also auch das, ja. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Agilität gesprochen und wenig über DIT speziell. Stimmt. Haben wir noch was Wesentliches vergessen? Also es macht Spaß mit dir über die Themen zu sprechen, aber eigentlich wollten wir ja nochmal das DIT und ich musste irgendwie wieder einfangen. Wir können auch gerne noch 2 Stunden über Agilität sprechen, das ist schon okay. Ja. Geht mir so schnell die Puste nicht aus. Was gibt's zu DIT noch zu erzählen? Ich glaube, das ist tatsächlich für mich im Moment ein totaler Traumjob. Also sage ich an der Stelle auch immer, der ist so ein bisschen auch mitgestaltet und mitgebaut. Und das ist diesen Luxus zu haben, in der Verwaltung so Dinge ausprobieren zu können, machen zu können, das ist schon ein großer Luxus. Den gibt's, wie gesagt, an vielen anderen Stellen auch und den kann man sich basteln. Und ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin. Und das ist für uns im Moment auch eine ganz spannende Phase. Wir sind, wie gesagt, als Projektgruppe eingerichtet mit einer Laufzeit erstmal nur bis Ende diesen Jahres und eigentlich mit dem Auftrag, eine E-Government-Agentur aufzubauen, wie sie im Koalitionsvertrag steht. Und jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage aus den Erkenntnissen der letzten 17 Monaten und aus dem, was so auch um uns herum passiert. Es wurde beispielsweise durch das Kanzleramt die Digital Services for Germany GmbH vor kurzem gegründet und ähnliches. Da passiert ja ganz viel neben uns. Und da ist natürlich für uns die Frage, macht so eine Agentur, wie sie damals vor gut 3 Jahren mal vereinbart worden ist, eigentlich Sinn? Müssen wir nicht, um das Problem zu lösen, andere Wege gehen? Es gibt auch gerade in der föderalen Zusammenarbeit haben wir FITCO und ähnliche Player, die da eine Rolle spielen. Und wir sind gerade in so ein bisschen in der Findungsphase. Wie geht es mit uns weiter? Und wo legen wir verstärkt den Fokus tatsächlich in nächster Zeit drauf? Und ein Thema, was wir uns von Anfang an eigentlich vorgenommen hatten, was wir aber aus Ressourcengründen zurückgestellt haben, ist diese Frage, wie können wir als Verwaltung auch besser und mehr von Startups profitieren, sowohl von deren Produkten als auch von deren Herangehensweisen. Wie können wir da in einen engeren Austausch kommen? Und was mir persönlich auch aus früheren Tätigkeiten im Open Government Kontext immer noch ein großes Herzensanliegen auch ist, wie können wir diesen ganzen Civic Tech Bereich stärken? Das ist ja auch was, was wir jetzt vor ein paar Monaten gerade mit dem Wir versus Virus Hackathon gesehen haben, was da für ein wahnsinniges Potenzial bei Ehrenamtlern einfach steckt, wie man Dinge für die Gesellschaft besser machen kann. Und da merken wir, und das merken, glaube ich, die entsprechenden Initiativen noch viel mehr, da haben wir ganz, ganz oft Probleme, wie wir sowas auch langfristig unterstützen können. Und das ist für uns auch ein Thema, mit dem wir uns künftig noch näher auseinandersetzen wollen. Wie kommen wir genau da ein Stück weiter? Wie können wir solche Initiativen auch fördern und stärken und so eben das Gemeinwohl weiter voranbringen? E-Government-Agentur hast du angesprochen, das hatte ich mir gleich am Anfang aufgeschrieben. Und was war eigentlich mal die Grundidee einer E-Government-Agentur? Weil du hast es vorhin schon aufgezählt, es gibt die FITCO gibt's, es gibt Tech for Germany und noch diverse andere. In meinen Augen ist das quasi eine aufgesplittete E-Government-Agentur. Die einen machen Kooperationen und Standards und die anderen setzen um. In meinen Augen ist es letztlich genauso. Ich glaube, die Idee damals im Koalitionsvertrag war vor allem eine Unzufriedenheit, wie geht's? Es geht nicht schnell genug mit den vielen Themen voran und da müssen wir irgendwie mal was schaffen, damit es schneller vorangeht. Und ich glaube tatsächlich auch, wir haben da an verschiedensten Stellen eben schon aus anderen Initiativen heraus Dinge gegründet. FITCO wird ganz aktiv, es gibt die COSIT für die Standardisierung. Da passiert ja im Moment ganz, ganz viel, auch gestärkt in dem Fall zum Beispiel durch das OZG und andere Dinge. Da passiert schon ganz, ganz viel. Wir haben, wie du sagst, Tech for Germany, Work for Germany, jetzt seit kurzem den Digital Services, die Digital Services for Germany. Auch da passiert viel. Und genau das ist letztlich unsere Sicht. Es gibt aufgesplittet genannt, das ist irgendwo so ein Netzwerk aus verschiedenen Rollen. Wir haben das Next-Netzwerk ganz am Anfang irgendwie mehrfach erwähnt gehabt. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Und all das zusammengenommen muss aus meiner Sicht eigentlich diese E-Government-Agentur sein. Da ist DIT auch ein Rädchen, was eine Rolle spielt. Ich glaube, unser Potenzial ist es, aus der Verwaltung, für die Verwaltung natürlich auch nach drinnen vor allem zu wirken, innerhalb der Bundesverwaltung zu wirken, zu überzeugen, zu zeigen, dass man auch innerhalb der Verwaltung anders arbeiten kann, dass wir auch innerhalb eines Ministeriums anders arbeiten können und so Mut zu machen und beispielhaft zu sein, wie man anders arbeiten kann. Und ich glaube, all das zusammengenommen, auch ein bisschen verbunden mit zum Beispiel Innovationseinheiten, die es ja auf Bundesebene in anderen Ressorts gibt, die es auf kommunaler und Landesebene, die es bei den IT-Dienstleistern der Länder und Kommunen gibt, da passiert viel und ich glaube, das müssen wir alles zusammennehmen und das ist zumindest meiner persönlichen Vorstellung nach genau diese E-Government Agentur, die das leisten soll, was ursprünglich mal festgehalten worden ist. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Vielen Dank. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen, haben wir noch was vergessen? Bestimmt. Puh, ja, wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Das weiß ich dann am nächsten Morgen ein. Wir machen einfach einen Teil 2 und einen Teil 3 und machen da eine eigene Unterserie daraus, genau. Genau. Ich habe noch eine Frage. Wann gibt's Merch? Wir haben ja schon, du hast diese schönen Karten schon gezeigt, das ist natürlich der erste Schritt, es kommen demnächst, stay tuned, noch ein paar andere Dinge dazu und in der Tat haben wir schon mal uns erkundigt, ob man nicht Digi, unser Alpaka, auch als Plüschalpaka zur Verfügung stellen konnte, ist allerdings, was die Produktion angeht, man landet schnell in einer Preisklasse, wo es sein könnte, dass wir stärkere Diskussionen mit unserer Haushaltsabteilung und dem Bundesrechnungshof haben werden, ob das denn tatsächlich notwendig ist, sowas als staatliche Einheit zu produzieren. Aber wir bleiben da weiter dran und hoffen, dass es irgendwann noch kommt. Sehr gut. Ole, vielen Dank. Ich danke. Also, ich nehme dich beim Wort. Wir machen noch Teil 2, Teil 3, Teil N. Sehr gerne. Und, ich habe noch ein paar Jahre vor mir in der Verwaltung. Ja, ich auch. Na, wunderbar. Ja, dankeschön. Und ich werde jetzt mal hier den Aus-Button drücken. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch an dich, Ole. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gesprochen haben. Dann wünsche euch allen einen schönen Tag und ich hoffe, ihr lasst uns auch ein paar Bewertungen da. Wenn ihr uns erreichen wollt, erreicht ihr uns unter egovernment-podcast.com oder auf Twitter oder @egovpod oder einfach in einen der Podcast-Verzeichnisse. Vielen Dank und tschüss. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.